Okay, wir sind hier heute am 28. Dezember 2022. Ihr habt schon lange nichts mehr gehört von uns. Ja, und wir wollten uns nochmal melden. Wir sind alle da, Grisha, Till und Alex. Hi zusammen. Ja, hallo Grisha. Alex spricht immer mit uns. Ah, ich war Alex, wollte ich gerade sagen, du hast das Mikro aus. Ich habe die ganze Zeit auch geredet. Ja, hallo. Hallo zusammen zum großen Zapfenstreich des Monero Mumble. Ja, wenn wir mal zurückblicken. Am 18. Januar 2018 haben wir gestartet mit der Nullnummer. Das sind jetzt bald 5 Jahre her. Und zuletzt haben wir am 15. Mai diesen Jahres die Folge 45 des Stammtischs rausgehauen. Und der Monero Mumble hatte ja immer das Format von dem zweiten Sonntag im Monat oder sowas, ne? Ja. Also für ein monatliches Format. Und so gesehen haben wir das eigentlich schon ziemlich krass durchgeballert, ne? Also wir waren super konstant immer mit den Folgen. Und dann plötzlich im Mai dieses Jahres unsere letzte Folge und dann kam erstmal nichts mehr, ne? Ja. Da fragen sich bestimmt einige Leute, ja, woran hat's gelegen? Woran hat das hier Ja, liegen? woran hat's gelegen? Ne? Also ich kann ja mal für mich sprechen. Eigentlich hatte ich gar nicht so wirklich das Problem, diesen Folgen. Ich hätte das irgendwie auch gern weitergemacht. Allerdings muss ich auch sagen, so ein Podcast ist schon auch zeitaufwendig immer, ne? Also da gehören einige Stunden Vorbereitung dazu und auch die Folge zu schneiden, zu veröffentlichen. Da hatten wir jetzt auch schon ein bisschen uns verbessert irgendwie mit Auphonic und ja, so Automatismen, aber ich muss sagen, wenn man so Vollzeit arbeitet und noch nebenher Side-Project hat und noch eine Freundin hat und so und ja, irgendwie ist dann doch ein bisschen schwer, noch den Monero Mumble da unterzukriegen. Ja, bei mir ist es eigentlich ähnlich. Wenn ich zurückdenke, 2018, als wir da angefangen haben, da habe ich gerade bei BTC Echo angefangen auch gehabt und bin praktisch als Journalist dann im Krypto-Space unterwegs gewesen. Und jetzt die letzten, ja, 4 Jahre, fast 5 Jahre, hat sich ultra viel verändert für mich, weil ich halt richtig abgestiegen bin ins Rabbit Hole von Krypto und Computertechnik generell. Ich habe ja jetzt auch Programmieren gelernt. Ich habe auch als Fulltime-Web-Engineer irgendwo eine Arbeit gefunden. Und ja, irgendwie so in der Hochphase vom Mumble, möchte ich mal sagen, so 2018, 2019, da war voll die Motivation da und es war auch die Zeit da. Und jetzt hat sich irgendwie mein Fokus ein bisschen geschiftet, dass ich halt weniger Podcasts mache, sondern ich probiere mehr Software zu schreiben, weil ich halt davon überzeugt bin, dass Software letztendlich fundamental unser Leben verändert. Ja, also dieses Podcast-Game ist für mich so ein Educational-Ding, wo man halt die bestehende Technologie runterbricht für, ja, ganz überspitzt gesagt, die Normies und man probiert halt die Adaption weiter voranzutreiben, indem man die Leute ja aufklärt. Aber wirklich spannend finde ich vor allem auch halt so die Ingenieurskunst, tatsächlich diese Softwarelösungen zu entwickeln. Und genau das ist ja jetzt auch TippXMR. Und ja, irgendwie, man hat halt nur begrenzt Zeit im Tag. Und wie Krisha schon gesagt hat, das ist ziemlich viel Arbeit, einen Podcast vorzubereiten. Vor allem, wenn man dann halt so einen Anspruch hat, man will sich nicht nur davor setzen. Also zumindest am Anfang von mir oder vom Mumble war das relativ einfach, weil ich eh schon durch meinen Job mich so viel mit dem Space beschäftigt habe, dass ich eigentlich kaum noch Vorbereitungen machen musste, sondern ich konnte mich eigentlich hinsetzen und ich war up to date und konnte einfach über die Sachen reden. Aber mittlerweile bin ich halt nicht mehr so an diesem Daily-Ding dran, sondern beschäftige mich eher mit Software-Libraries und APIs und so weiter und dann zusätzlich noch diese ganze Research zu machen, um halt auch ja euch, lieben Zuhörern, einen qualitativ hochwertigen Podcast zu liefern, war halt einfach nicht da. Und genau, ich sehe es jetzt eigentlich auch nicht so schlimm. Ich denke, das Monero-Projekt macht ja auf jeden Fall weiter und ich würde auch den Call so an die Community richten. Wenn ihr den Monero Mumble cool fandet oder die Idee zumindest davon, dann fühlt euch nicht gehindert, da selber die Zügel in die Hand zu nehmen und euer eigenen Podcast zu starten oder irgendein anderes Medium praktisch, wo ihr dem deutschsprachigen Markt Monero näher bringt. Ich denke, das ist nach wie vor eine sehr noble Tätigkeit und auf jeden Fall auch sehr geschätzt. Das heißt, wenn jemand das macht, bin ich wahrscheinlich einer der Ersten, die da was spenden dafür. Aber genau, bei mir persönlich war es jetzt halt irgendwie, hat nicht mehr so gut reingepasst und deswegen war jetzt die letzten Monate auch relativ lau. Wie war es bei dir, Till? Ja, also bei mir war es natürlich auch der zeitliche Faktor. Also durch meine Selbstständigkeit ist es ja eh immer so ein bisschen wechselhaft, wie viel Zeit ich habe. Ne? Manchmal passt es wunderbar, manchmal passt es überhaupt gar nicht. Das war dann auch schon immer schwierig, wenn man dann so fixe Termine hat. Genau, die Sendungsvorbereitung war auch das, was mich wirklich am allermeisten gestört hat. Jetzt gar nicht so im Sinne von, das Thema interessiert mich nicht. So, deswegen habe ich einen Podcast gemacht. Aber es war, also ich empfand es wirklich immer als anstrengend. Irgendwie, anfangs haben wir noch mit Trello gearbeitet, nachher dann mit diesem Hedgehog, ne, und da dann immer so die Inhalte zusammenzukramen, ein bisschen was zu lesen. Nachher haben wir es uns ja schon ein bisschen leichter gemacht, indem wir einfach die verschiedensten Quellen, die es ja eh schon gibt im Monero Space, dass wir die einfach genutzt haben und die Themen dort aufgegriffen haben. Haben wir auch immer alles artig verlinkt. Und ja, ursprünglich, das war ja auch was, worüber wir in unserem Chat schon mal geschrieben haben, war halt meine Idee auch, das wirklich als Stammtisch zu machen und nicht als News-Channel. Also ich habe das eigentlich nie so verstanden, das Projekt Monero Mumble, dass wir quasi die Nachrichten sammeln und dann einmal im Monat eine News-Show veranstalten, sondern mein Anspruch war eher, wir machen hier so einen offenen Space, jeder kann mit dazukommen, jeder kann sich einbringen, eigene ja, Themen mitbringen oder auch Fragen stellen, die wir dann diskutieren. Das wäre eigentlich noch viel mehr mein Anliegen gewesen. Man hat einfach gesehen, dass jetzt in diesen knapp 5 Jahren das Feedback auch wirklich mau war, ja, sowohl in den Klickzahlen bei YouTube als auch so, was sonst an Feedback an uns zurückgetragen wurde. Zumindest bei mir kam davon relativ wenig an. Ich weiß nicht, ihr seid ja noch in dieser Chatgruppe da bei Telegram, ob da mehr Feedback kam, aber das war auf jeden Fall das, wo ich gesagt habe, okay, also für die Arbeit, die wir da reinstecken und den Zeitaufwand, den wir betreiben, lohnt sich das nicht für das bisschen, was da an Feedback aus der Community zurückkommt. Und dann will ich auch nochmal das aufgreifen, was Alex gerade gesagt hat. Wir sind natürlich gerne bereit dazu, die Domain abzugeben, den Webspace abzugeben. Also das Projekt kann ja gerne übernommen und weitergeführt werden. Aber ja, wir drei haben halt für uns entschieden, also ich sag mal, Alex und ich eher als Grisha. Grisha hätte sich das Projekt ja gerne noch weiter vorgenommen. Aber bei uns beiden passt es halt im Moment nicht. Ich würde dann aber auch gerne, also so wie ich das als Community-Projekt vorher gesehen habe, würde ich auch gerne als Gast oder als Host mal wieder mit einspringen, wenn das Projekt denn fortgeführt würde. Ja, ich denke, zu einem Podcast gehört halt so viel noch in Peripherie praktisch dazu, ja. Also dieses eine Sendung vorbereiten, dann aufnehmen und publishen ist ja das eine. Aber wenn man es wirklich in Anführungszeichen richtig machen will, sage ich mal, dann muss man ja auch noch dieses ganze Social-Media-Ding mitnehmen. Das heißt, man muss aktiv Marketing betreiben und ja den Menschen auch mitteilen, dass es das gibt und also so Community-Management machen. Und genau, ich denke, dadurch, dass wir das so wenig gemacht haben, dass wir halt eigentlich nur gesagt haben, hier ein paar Mal auf Reddit und halt in dieser Telegram-Gruppe, also Monero Germany, die mittlerweile eigentlich auch ja ziemlich brach liegt, sag ich mal. Da haben wir halt so ein bisschen reingepostet, aber genau so dieses auf Twitter regelmäßig posten und so weiter haben wir wahrscheinlich nicht konsequent genug gemacht. Und aber genau, das ist halt auch nochmal ein Zeitaufwand. Absolut, ich finde es cool, dass wir auf jeden Fall der erste deutsche Monero-Podcast waren und auch, glaube ich, immer noch sind. Also die deutsche Community in Monero ist eigentlich eine recht große. Ja, also wenn du das mal so international vergleichst, das ist wahrscheinlich USA am größten und dann dürft wahrscheinlich auf Platz 2 schon Deutschland kommen. Aber wir sind so ein bisschen die leiseste auch, ne? Absolut. Also viele kennen hier Monero, aber sie sind nicht so wirklich, dass sie im Internet darüber groß sprechen oder auch in der Öffentlichkeit. Aber wenn ich da mal zu Douglas Tumman rüberschaue, der Monerotopia hostet und den Monero Talk und auf die Straßen geht und Leute von Monero überzeugt, ja, klar, so jemand bin ich auch nicht, ne? So extrovertiert, dass ich jetzt mit allen Leuten spreche. Keine Ahnung, das sehe ich in Deutschland halt eher gar nicht, ne? Also es gibt ein paar Leute, die schreiben auf Twitter ab und zu was, dazu zähle ich mich auch, ne? Also wenn ihr coolen Monero-Content wollt, schaut gerne bei Twitter bei mir vorbei, @hundehausen, falls ihr mir nicht eh schon folgt. Genau, ist halt meistens englischer Content, aber auch ein bisschen deutsch manchmal. Ja, also falls jemand doch noch Bock hätte, das mit dem Podcast zu machen, der denkt, er hätte Bock, so einmal im Monat oder einmal im Quartal einzuchecken, kann sich auch gerne bei mir melden. Genau. Wir suchen sozusagen einen Maintainer. Deep Maintainer gesucht. Ja, also was diese deutschsprachige Community angeht, weiß ich gar nicht, ob die so klein und so still ist, weil, also nein, klein ist sie nicht, haben wir ja schon drüber gesprochen, aber ich weiß auch gar nicht, ob die so still ist, weil ich meine, der Alex, der war ja auch schon in größeren Sendungen, die dann eben englischsprachig sind und man weiß ja gar nicht, wo die Leute so überall herkommen, wenn es denn nicht erwähnt wird. Ja, ich habe auch so das Gefühl teilweise, dass man halt, oder ich hatte das Gefühl, ich bin auf Konferenzen irgendwie und treffe dann Leute, die super viel Know-how eigentlich zum Monero haben, die auch aus Deutschland kommen, aber von denen ich noch nie was gehört habe, die halt so, weiß nicht, in ihrem stillen Kämmerchen einfach sind und sich aber damit auseinandersetzen und halt auch die Technologie anwenden und teilweise weiterbringen. Und genau, ich glaube, auch wenn man sich mal die, was das nicht du sogar, Krisha, der das gepostet hat, diese Map von den Monero-Nodes, wo die ja stehen auf der Welt. Und da sind ja auch super viele in Deutschland. Genau, ja. Gut, Deutschland bietet sich halt immer sehr gut an, so als Hosting-Betreiber oder Hostland, weil es in Zentraleuropa steht und Frankfurt recht gut angebunden ist. Aber auch allgemein, wenn du auf die Deutschlandkarte schaust, da sind schon sehr viele individuelle Nodes, die jetzt nicht in Frankfurt im Rechenzentrum stehen, sondern halt in den Städten, in den Dörfern sind. Und ich meine, ist ja bei Bitcoin genauso, ne? Ich glaube, das zweit- oder drittgrößte Land mit Bitcoin-Nodes ist Deutschland. Und wir sind einfach eine riesige Community, also ein großes Volk mit über 80 Millionen Einwohner. Und dann halt aber auch ein Land, das Privatsphäre international sehr weit schätzt. Und auch technisch versierte Leute hier hat. Aber dieser Community-Gedanke, der hat mir immer so ein bisschen gefehlt hier in Deutschland, ne? Das war immer ein bisschen unbefriedigend, finde ich. Da ist bei der Bitcoin-Community natürlich selbstverständlich mehr los, auch wenn ich mit diesen Leuten nicht relaten kann, möchte und keinen Bock auf die habe, weil das echt irgendwie, entweder für mich sind das halt entweder absolute Noobs oder echt irgendwie verblendete Menschen, diese Bitcoiner. Ja, gibt nur da wenige Ausnahmen. Du meinst aber jetzt so Toxic Maximalist Stereotyp. Naja. Ja, die oder die Spekulanten. Ja, weißt du, ich denke mir immer so, die Leute, die so viel Ahnung haben von Bitcoin und so, warum kennen sie Monero nicht, ne? Also wenn du Monero kennst und verstehst, dann kannst du kein Bitcoiner mehr sein, meiner Meinung nach. Und alle, die Monero nicht kennen, die halte ich für unkompetent. Ich glaube, es gibt auch einige Bitcoiner, vor allem die OGs, die sagen so, ja, Bitcoin plus Ultra, aber wenn du da mal genau nachfragst und vielleicht auch jetzt nicht auf offener Bühne vor der ganzen Welt, dann sagen die oft auch, ah ja, aber Monero ist auch super und viele Ideale, die Bitcoin am Anfang getragen hat, leben in Monero weiter und so. Dieser Community Spirit ist da noch mehr. Also zumindest war das so in der auf der Monero-Con letztes Jahr in Lissabon, da hat sich das noch sehr Grassroots angefühlt und halt viele Leute, die echt was auf dem Kasten haben und denen es um ideologischen Wandel geht und jetzt nicht um pump mal mein Bag, dass ich hier mit 35 schon eine Rente gehen kann und mir einen Lambo kaufe oder so, sondern ja. Mhm. Und, apropos übrigens, ne, hier MoneroCon ist schon, steht schon für 2023 und zwar wird die in Prag stattfinden, Ende Juni, glaube ich. Und ja, ist auf dem CCS schon fully funded. Ich glaube, die haben 500 Monero oder so eingesammelt. MoneroCon am 23., 24., 25. Juni. Genau. In La Fabrica. Und im Institute for Crypto Anarchy, wenn ich es richtig weiß. Also parallel Nipolis. Mhm. Ja, ich überlege es mir auch tatsächlich. Ich habe da auch schön dem CCS geholfen mit einer Spende und vielleicht sieht man sich dort ja. Also wenn ich dort, ich meine, in Europa gibt es sonst kaum irgendwelche Monero-Events. Ich habe mir auch mal überlegt, in Bayern, in München oder Augsburg oder wo auch immer, vielleicht auch in Baden-Württemberg mal eine Monero Meet, ein Monero-Meetup zu machen, wirklich. Oder vielleicht auch in Berlin. Mal gucken. Genau, also wenn ihr das hört und denkt, ja, da wäre ich am Start, egal wo in Deutschland, dann lasst mich das mal auf Twitter wissen. So ein Meetup fände ich auch echt mal nice. Mhm. Und was ich noch sagen wollte vorhin zu den Bitcoinern, so die einzigen Bitcoiner, die ich tatsächlich noch ernst nehmen kann, sind diese Privacy-Bitcoiner, ja. Die diesen Ethos noch haben, mit viel Aufwand in Bitcoin sich Privacy zu erlangen, ne? Das respektiere ich noch, aber alles andere, diese KYC-Typen, Bitcoin is not crypto, eins von 21 Millionen Clubs, Satzdecken und Plebs-Gelaber, hört mir auf, sprecht nicht mit mir. Sprecht mich nicht an. Ja. Ja, was würdet ihr denn sagen, was wäre denn die richtige Anlaufstelle für die, die sich jetzt weiter über Monero informieren wollen? Also ich habe ja, für mich war eigentlich Reddit immer so der die erste Anlaufstelle für alles neben der eigentlichen Webseite. Was meint ihr? Also ja. Kommt drauf an, ein bisschen für die absoluten Noobs, die also noch gar keinen Krypto haben und sich zum ersten Mal damit auseinandersetzen, würde ich wahrscheinlich auch die offizielle Webseite empfehlen. Also, weil da findet man zum Beispiel die Endorsed Wallets, was man sich runterladen kann und auch so ein paar Guides, glaube ich. Und dann für die ein bisschen technischeren Leute, vielleicht auch die Leute, die sich der Community anschließen wollen, könnte man den Matrix-Raum empfehlen. Also da gibt es ein paar Räume. Ich glaube, Monero-Community ist zum Beispiel auch einer. Und die Links sollte man aber eigentlich auch auf dem Subreddit finden. Also wahrscheinlich, Till, der Subreddit ist so schon das beste Anlaufstelle, was auch eine Linksammlung hat. Oder wenn man da jetzt nicht direkt was findet, dann kann man ja auch selber mal eine Frage stellen. So, hey, wie sieht's eigentlich hier und damit aus? Aber du hast natürlich recht, klar, ich bin jetzt wieder von uns dreien ausgegangen. Das heißt, wir wären wahrscheinlich in dem Reddit am besten aufgehoben, aber der Noob, der, oder was heißt Noob, ne? Also die Neueinsteigenden, die sich jetzt so nicht so mit Monero auskennen, die sind wahrscheinlich wirklich besser auf der Webseite aufgehoben, da in die Quellen zu gucken, in die Docs zu gucken und von da aus dann sich einzuarbeiten. Mhm. Was es auch gibt, für die nur Deutsch können, ich habe einen, ja, über Twitter gefunden, der heißt TrustBTC. Wenn der Name jetzt sich nicht so trustworthy anhört, also finde so TrustBTC ist ein bisschen komisch. Aber naja, das ist der Mike und der macht viel Privacy-Content um Bitcoin rum und kennt sich auch mit Monero eigentlich ganz gut aus. Und der hat auch eine ziemlich aktive Telegram-Community und nutzt auch die neuesten Feature da von Telegram. Das heißt, dem seine Gruppe ist organisiert in so Threads, wo man praktisch thematisch seine Nachrichten reinschreiben kann. Und ja, da kriegt man relativ schnell eine Antwort. Ist jetzt vielleicht nicht Monero only oder Monero first, aber auf jeden Fall Privacy first. Und ich denke, da ist man auf jeden Fall unter Leuten mit gleicher Gesinnung. Ja, genau. Aus dem Chat kommt auch gerade noch der Hinweis, dass auf /biz wohl auch eine Menge englische Infos geteilt wurden. Okay, also das ist 4chan. Ne? Ja, also genau, ich habe auch nochmal meine Twitter-Community reingepostet, die ich gegründet habe. Die ist super klein und super inaktiv, aber vielleicht könnte sie ja noch wachsen. Das ist wirklich Twitter Deutschland Monero. Wäre cool, wenn man sich da vielleicht zusammenfindet. Genau. Ja. Ich habe noch eine Überlegung, und zwar irgendwie die Channel, die wir jetzt gerade genannt haben. Und das ist vielleicht auch gerade so diese weirde Phase, in der wir uns im Internet befinden, finde ich alles nicht so optimal. Also Twitter, YouTube, Reddit und so weiter, das sind ja alles große Tech-Plattformen, die bei denen Zensur jetzt kein Fremdwort ist. Und irgendwie finde ich, ja, wenn ich mir jetzt überlege, okay, man steckt Zeit da rein, eine Community aufzubauen, dann will man ja auch, dass das Bestand hat und nicht eben von einem Tag auf den anderen zerschlagen werden kann. Ich weiß nicht, wie seht ihr, also von Noster zum Beispiel habe ich jetzt super viel auf Twitter gelesen die letzte Woche. Das ist so ein, eine Social- oder eine Kommunikationsprotokoll praktisch, wo du dir ein Public-Private-Key-Pair erstellst und du hast dann so Relays praktisch. Kannst auch selber ein Relay hosten und du authentifizierst praktisch dein Content immer mit deinem Private Key und dann können halt Leute auf Relays gehen. Das ist praktisch wie eine Remote-Node dann und versuchen, dein Content zu kriegen. Oder wenn du jetzt von einem Relay gebannt wirst, dann kannst du halt dir selber dein Relay machen oder gehst zu einem anderen. Das finde ich ganz interessant. Und die sagen so, sie sind besser als Mastodon und dieses Fediverse, weil beim Fediverse hast du ja die Infrastruktur, dass eigentlich, du musst dir deinen eigenen Server hosten, um deinen Account da zu haben. Also zum Beispiel deine eigene Mastodon-Instanz, um da deinen Mastodon-Account zu haben. Beziehungsweise wenn du halt bei einer Instanz von jemand anderem bist und der löscht dann seine Instanz, dann ist halt dein Ding auch weg. Und das Problem hat halt Noster irgendwie nicht so. Und genau, ich bin da irgendwie offen gerade oder zumindest neugierig, was so neue Plattformen sein könnten, die eben auf der technologischen Ebene diese Zensurproblematik lösen und dann vielleicht auch ein besserer Boden sind, um tatsächlich eine Grassroots-Community aufzubauen. Ja, ich kenne Noster. Ich habe mich da mal versucht zu registrieren, aber ich bin da irgendwie zu doof für. Beziehungsweise das lädt immer super langsam und ich habe da gar keinen Feed, obwohl ich da Leuten folge. Aber ja, wir können uns da auch mal registrieren und uns verifizieren dann über Twitter. Aber ob man da wirklich eine Community aufbaut, weiß ich gerade nicht. Ne? Ja, das ist ja das Problem mit der kritischen Masse. Ne? Du brauchst ja erstmal genug Leute, die überhaupt irgendwie mit dabei sind. Und wir sehen das ja jetzt schon. Also, ich sag mal, selbst bei uns dreien, ne, wir hatten jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was hatten wir zuletzt noch hier, Session als Chat-Tool, ne, was eigentlich auch besser geeignet gewesen wäre als Signal. Aber selbst wir drei waren dann zu schluffig, da jetzt wirklich rüber zu wechseln. Ne? Da haben uns die Accounts geklickt, einmal alle Hallo Welt geschrieben und das war's. Ja, das ist halt wirklich dieses Henne-Ei-Problem. Warum soll ich dahin, wenn noch nichts los ist? Und wenn aber niemand hingeht, dann wird halt auch nie was los sein. So ist es. Ja. Aber ich finde auch, also, ja, Richard. Noch für gute Infos, ne? Da gibt's noch diesen diese Monero Newsletters, die alle paar Wochen mal kommen. Ich glaube, die heißen Monero Review oder so, oder REN. Wisst ihr, was ich meine? Ja, die haben wir auch jeweils immer in unseren Show Notes verlinkt. Ich habe es jetzt aber genau. auch nicht genau. Und The Monero Moon, das ist natürlich auch immer eine super Möglichkeit, sich zu informieren. Liest sich natürlich auch viel schneller als so einen einstündigen Podcast von uns zu hören. Ist allerdings halt auch auf Englisch. Ja, ich finde aber, also ich bin ja ein großer Podcast-Fan, also ich finde gerade so dieses Gesprochene ist ja viel besser für mich persönlich geeignet, weil ich da nebenbei noch was machen kann, irgendwie. Also ich bevorzuge immer Podcasts vorlesen. Ja. Ja, was ich noch sagen wollte, also hier zu diesem dezentralen und also es gibt ja einmal das Problem, was Alex gerade genannt hat, wenn man jetzt Server betreiben muss oder Server betreiben will, also seine eigene, was weiß ich, Nextcloud-Instanz oder Mastodon-Instanz oder was auch immer, Matrix-Server. Erstens kann es nicht jeder, zweitens die glauben es zu können, da ist dann halt auch immer noch die Frage, wie gut haben die ihre Security im Griff, ne? Also nur weil man weiß, wie man den Server ins Laufen kriegt, heißt das ja nicht, dass man weiß, wie man den auch gegen potenzielle Angriffe absichert. Ja. Und das nimmt einem natürlich so ein zentraler Anbieter wie Facebook, Twitter und Konsorten, die nehmen einem das ab, die kümmern sich halt dann darum. Mehr, mal besser, mal schlechter, ne? Haben wir jetzt auch wieder gesehen zwischen den Feiertagen. Ja. Ja, also ich weiß auch nicht, wo da der Sweet Spot ist. Also was zum Beispiel wirklich gut funktioniert, finde ich so als wirklich dezentrales und Peer-to-Peer-Netzwerk, ist tatsächlich BISC, ne? Diese Handelsplattform. Also da startet der Server dann wirklich auf dem lokalen Gerät. Der macht da die eigenen Tor-Verbindungen auf und man handelt dann darüber. Ne? Also solche Software finde ich super. Das Gleiche gab es ja auch hier mit dieser dezentralen Handelsplattform. Was war das noch? Open Bazaar. Ne? Open Bazaar, genau. Also solche Lösungen, die finde ich elegant, ne? Wo man dem User quasi das Selbsthosten abnimmt, aber integriert in die eigene Anwendung. Also sowas finde ich wirklich schlau. Aber das muss natürlich auch qualitativ dann gewartet werden. Mhm. Ja, und ich frage mich, also wenn du jetzt zum Beispiel sowas hättest auf dem Handy, wo du dann so eine Full Node auch noch die ganze Zeit da laufen hast, das geht dann wahrscheinlich ins Datenvolumen und so rein, oder? Ja, wobei ich gar nicht weiß, wie BISC das löst, weil da habe ich ja auch keine Blockchain bei mir auf der Platte, sondern das läuft ja halt wirklich alles nur über Tor-Netzwerk. Ich will nur sagen, also es gibt ja solche Lösungen und ich glaube, also wenn der Trend dahin gehen würde, ne, dass man quasi so, ich sag mal, wie so ein Flatpak, ne? Du entpackst da halt alles, was du selber brauchst für deine Anwendung und wenn dazu eben ein Tor-Server gehört, dann ist er da eben auch mit drin. Tja. Jo. Leute, habt ihr noch ein paar letzte Worte an unsere Hörerschaft? Ja, also vielleicht nochmal so zusammenfassend. Das heißt, der Monero-Mumble wird jetzt erstmal nicht mehr von uns weitergeführt, aber nicht, weil wir den Glauben an Monero verloren hätten oder weil Monero als Projekt gescheitert ist, sondern einfach, weil wir aktuell andere Prioritäten in unserem persönlichen Leben haben. Wir sind aber nach wie vor sehr überzeugt von dem Protokoll, der Technologie und auch der Community. Und wir sind auch gerne weiter Teil der Community. Aber genau, wie es im Open Source Space halt so öfter mal ist, man hat Perioden, wo man aktiver ist und wo man dann inaktiver ist. Und jetzt ist wahrscheinlich eher Letzteres gerade bei uns. Aber genau, das betrifft jetzt nur den Podcast. Zum Beispiel bei TipXMR geht es fleißig voran. Wir sind am Weiterentwickeln und genau, das läuft also ganz gut. Und ja, das wahrscheinlich ist auch dem geschuldet so ein bisschen, dass ich jetzt für den Monero-Mumble nicht mehr so viel gemacht habe, weil immer, wenn ich freie Zeit hatte, war es so, okay, mache ich TipXMR oder Monero-Mumble? Und ja, wir wollen es auch mal fertig kriegen, deswegen sind wir da gerade heiß am Arbeiten. Ja, also ich kann mich da nur anschließen. diese 4 Jahre oder 5 Jahre im Monero Mumble haben mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ne? War auch immer der Grund dafür, dass ich mich gezwungen gefühlt habe, up to date zu bleiben mit Monero. Ich habe sehr viel gelernt, auch von Alex und Till. Ich meine, kleine Anekdote, wie der Monero Mumble überhaupt entstanden ist. Ich glaube, das wissen auch nicht alle. Ich bin damals einfach in Telegram, habe Monero eingegeben, habe diese Germany-Gruppe gefunden, bin rein, habe reingeschrieben, hat jemand Bock auf einen Podcast? Alex und Till haben mir geschrieben, so ja. Da haben wir irgendwie Nummern ausgetauscht, uns auf Signal getroffen und die E0-Nummer aufgenommen. Ne? Und ich finde, daraus ist irgendwie auch eine coole Freundschaft entstanden. Wir helfen uns immer gegenseitig bei Problemchen und so. Und ja, ich wollte auf jeden Fall mal auch Danke sagen an euch beide und Danke sagen an alle, die zugehört haben. Ich möchte Danke sagen an alle, die beim Stammtisch mitgemacht haben. Ich finde, der Monero Mumble ist ein unglaublich cooles Format gewesen. Und ja, ich hoffe, dass ich in Zukunft irgendwie auch mal einen Podcast über Monero auf Deutsch einschalten kann. Also fühlt euch animiert, mitzumachen. Genau, Till. Jo, dann will ich mich auch nochmal bei euch beiden bedanken wollen. Genau, also das war damals ja wirklich super fluffig. Es ging extrem schnell, bis wir alles aufgesetzt und die erste Sendung gemacht haben und sind dann ja auch ganz gut am Ball geblieben. Ne? Andere Projekte schlafen ja dann gerne mal nach ein paar Monaten ein. Wir haben es immerhin knapp 5 Jahre durchgehalten. Und ja, ich finde, das ist ja auch schon ein Erfolg. Und das, was du gesagt hast, ne, also man schreibt sich ja dann auch privat dann noch in den Signal-Chats und es gibt ja auch noch eine zweite Gruppe, die nichts mit Monero zu tun hat, wo wir auch alle drei drin sind und uns immer gegenseitig über Privacy-Themen austauschen. Also da ist ja wirklich mehr draus entstanden als nur einmal im Monat diese Stunde Aufzeichnung hier. Ja, und also das ist krass, ne, wenn ich so zurückdenke vor 5 Jahren, was ich da für ein Anfänger war, was so Computersachen anging. Ich hatte noch nie eine Zeile Code geschrieben, ich hatte noch nie irgendwie einen Server administriert oder irgendwas aufgesetzt und mittlerweile bewege ich mich flüssig auf der Kommandozeile und das ist stark Monero geschuldet, ja, weil das mich einfach so motiviert hat, mich damit weiter auseinanderzusetzen und ich habe das Gefühl, dass mein Leben dadurch einfach 1000-mal besser ist, dass ich jetzt mir meine Technologie nicht nur selber debuggen kann, sondern halt auch wirklich die Entscheidung bewusst treffe, so ja, ich will persönlich meine Daten haben, ich benutze keine Google-Dienste, sondern habe eine eigene Nextcloud, die ich mir hosten kann und so. Diese Souveränität einfach über die Technologie wieder zu erlangen, ist ein sehr befriedigendes Gefühl und für alle Leute, die da neugierig sind, das geht auf jeden Fall und es ist, ja, das ist kein Ding der Unmöglichkeit, deswegen, wenn ihr das lernen wollt, dann macht es und ich denke, Monero ist ein super Ausschlag eben dafür, weil es ist digitales Bargeld, ja, also sehr viel revolutionärer wird es erstmal nicht. Ja, dann würde ich sagen, wenn ihr Interesse habt, das Projekt zu übernehmen, dann wäre, glaube ich, der beste Weg, auf YouTube einen Kommentar zu schreiben, weil das auch noch für die Ewigkeit erhalten bleiben wird. Die Domain und der Webspace, die laufen, glaube ich, jetzt zum Ende des Monats aus. Müssen wir mal gucken, ob wir die jetzt noch mal ein Jahr verlängern, damit das Podcast-Archiv erhalten bleibt. Aber wir haben auf jeden Fall noch mal alle Sendungen auch auf archive.org hochgeladen. Also das heißt, da ist es auch für die Ewigkeit vorhanden, nur dann gegebenenfalls nicht mehr über die Domain, aber da müssen wir nach der Sendung nochmal drüber sprechen, ob wir das jetzt nochmal verlängern. Ja, wie gesagt, die beste Möglichkeit wäre YouTube. Und ansonsten, ich weiß nicht, wenn ihr beide nichts mehr habt, dann würde ich sagen, wünschen wir unseren Zuhörenden jetzt einen guten Rutsch ins Jahr 2023. Und dann sind wir gespannt, was auf YouTube an Kommentaren reinkommt. Jo, stay fungible. Ja. Alles Gute euch und vielen Dank nochmal. Schönen Restmittwoch. Bis dann. Tschö. Ciao.